liegt auf der Straße jeden Tag. Ich bin Trucker, fahr'n Parier, jeden Scheiß fahr ich umher. 18 Räder müssen rollen jeden Tag. 20 Stunden fahr ich jetzt zur Schule. Ohne Schlaf schon voll rund um die Uhr. Nach Terminplan ganz genau, da muss ich fahren wie die Sau. Wenn der Streif fällt nicht auf, da bleib ich stur. Nach Terminplan ganz genau, da muss ich fahren wie die Sau. Wenn der Streif fällt nicht auf, da bleib ich stur. Ich bin Trucker und ein wilder Mann. Meine Heimat ist die Autobahn. Ich fahre jeden Tag von hier bis nach Köln. Ich kenne für gewöhnlich jeden Leitposten persönlich. Meine Welt, das ist mein Truck, das passt und die Parkplatz groß. Da fahr ich immer mehr übers Land auf Bundesstraßen hin und her. Auch wenn der Bauer böse schaut, so fahr ich die Maut. Auf dem Feldweg fahr ich da viel billiger. Meine Frau ist viel zu oft zu Hause allein und lässt vielleicht gerade Nachbarn rein. Eine Frage quält mich sehr, sind meine Kinder auch von mir? Bleibe, was ich bin, ein armes Schwein. Eine Frage quält mich sehr, sind meine Kinder auch von mir? Ich bleibe, was ich bin, ein armes Schwein. Ich bin Trucker und ein wilder Mann. Meine Heimat ist die Autobahn. Ich fahre jeden Tag von hier bis nach Köln. Ich kenne für gewöhnlich jeden Leitposten persönlich. Meine Welt, das ist mein Truck, das passt gut und die Parkplatz groß. Fühle ich mich oft allein. Da höre ich, wie der Highway leise schläft. Ich mach kein Auge zu und der Schwermut holt mich ein. Dann starte ich den Motor und bin on the road again. Ich bin Trucker und ein wilder Mann. Meine Heimat ist die Autobahn. Ich fahre jeden Tag von hier bis nach nirgendwo. Ich kenne für gewöhnlich jeden Leitposten persönlich. Meine Welt, das ist mein Truck, das passt und die Parkplatz groß. Er ist Trucker und ein wilder Mann.